Kundgabe 3469. Empfangen durch Bertha Dudde am 9. und 10.04.1945. Menschen in der letzten Zeit. Gnaden. Es werden unzählige Menschen die Erde verlassen in einem Reifegrad, der keinen Fortschritt bedeutet für die Seele. Das heißt, sie wird auf der gleichen Stufe stehen wie am Anfang ihrer Verkörperung. Und dies hat in der letzten Zeit vor dem Ende außerordentlich viel zu bedeuten, weil es für sie keinen Aufstieg im Jenseits mehr geben kann. Ihr also jede Möglichkeit genommen ist, nachzuholen, was sie auf Erden versäumt hat. Es ist dies keine Ungerechtigkeit oder Vernachlässigung dieser Seelen, weil ihnen außergewöhnliche Mittel zur Verfügung standen. Gnaden, die ausreichen, um selbst ein völlig ungenütztes Erdenleben noch in der letzten Zeit auszugleichen, wenn der Mensch den Willen dazu hat. So wie er aber keinerlei Gebrauch macht von der Gnadenzuwendung, trägt die Seele auch eine größere Verantwortung. Sie lehnt sich erneut auf gegen die Liebe Gottes. Und dies hat einen Rückfall an den Gegner Gottes zur Folge, der sich so auswirkt, dass sie ihm am Ende ihres Erdenlebens völlig hörig ist und es für sie keine Aufstiegsmöglichkeit mehr gibt, sondern sie den Gang durch die Schöpfung noch einmal zurücklegen muss. Der Gegner Gottes wütet in der letzten Zeit unvorstellbar, doch Gott teilet seine Gnaden aus gleichfalls in unvorstellbarem Maß, so dass der Mensch nicht hilflos dem Ersteren überlassen ist. Und es tritt an jeden Menschen auch die Gnade Gottes heran, doch es bleibt ihm freigestellt, ob er sie annehmen und nützen will oder nicht. Von seinem Entscheid hängt aber auch sein Reifezustand ab am Ende seines Erdenlebens. Denn ohne Nützen der Gnade Gottes entwickelt er sich rückschrittlich, weil der Gegner Gottes große Gewalt hat über ihn. Und darum werden in der letzten Zeit die Menschen sehr wohl zu erkennen sein, die ohne Gott leben. Denn sie sind völlige Werkzeuge des Satans, die nur seinen Willen ausführen und auf Erden ein Leben führen, zum Schrecken derer, die Gott treu sind. Es ist nur eine kurze Zeit, da dem Satan in seinem Wüten freier Lauf gelassen wird. Doch sie wird einen besonders starken Glauben erfordern und gleichfalls außerordentliche Gnadenzuwendungen benötigen. Denn die Menschen werden bedrängt werden vom Gegner zum Abfall von Gott. Und nur die starken Glaubens sind, halten Stand im letzten Kampf. Doch auch jene benötigen viel Hilfe von Gott. Und ihnen hat er die Verheißung gegeben, dass die Tage verkürzt werden, um der Gläubigen willen, auf dass sie nicht unterliegen, sondern als Sieger aus dem Kampf hervorgehen. Wer aber dem Gegner Gottes hörig ist, der ist zu jeder Untat bereit. Und also ist sein Reifegrad so tief gesunken, dass es für ihn weder auf Erden noch im Jenseits eine Aufstiegsmöglichkeit gibt und er darum auf der Erde bleiben muss, jedoch gebunden in neuen Schöpfungswerken, in völliger Unfreiheit des Willens und völliger Unkenntnis seiner eigentlichen Bestimmung, die ihm erst im letzten Stadium als Mensch zum Bewusstsein kommt. Gott sucht noch jene Seelen zu gewinnen und er tritt immer wieder ihnen entgegen, sie durch Leid und Trübsal hinweisend auf sich. Doch nur wenige werden ihm Gehör schenken und sich noch wandeln vor dem Ende. Dieses aber ist nicht mehr weit, denn die Zeit ist abgelaufen, die Gott dem Geistigen bewilligt hat zur Freiwerdung aus der Form. Und an den Zeichen der Zeit werden es die Gläubigen erkennen und sich vorbereiten. Und Gott wird ihnen beistehen und sie hindurchführen durch alle seelischen und leiblichen Gefahren bis zur Stunde der Erlösung. Amen.